Hier ist Antenne Düsseldorf. Einen schönen guten Morgen, ich bin Daniel Dehling mit diesen Themen jetzt. EasyJet übernimmt Flugzeuge von Air Berlin. Das Ende der katalonischen Regionalregierung, um das Wetter bewölkt am Nachmittag Regen. Es ist 4 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Die britische Fluggesellschaft EasyJet kauft Unternehmensteile der insolventen Air Berlin am Standort Berlin-Tegel. 25 Flugzeuge der Flotte will EasyJet übernehmen, so steht es in der Vereinbarung. Der britische Billigflieger will Mitarbeitern des Flugpersonals von Air Berlin Arbeitsplätze anbieten. Das teilte EasyJet unmittelbar nach dem letzten Air Berlin-Flug mit. Der war um 11:45 am Abend in Berlin-Tegel gelandet. Kollege Dirk Steinmetz hat die Maschine in Berlin erwartet. Die rot-weißen Maschinen werden nie mehr mit Passagieren an Bord abheben. Es war ein emotionaler Abschied. Eine Ehrenrunde hat der Pilot über Berlin gedreht, in Herzform. Und als dann die Maschine aufsetzt und zum Terminal rollt, da haben viele Mitarbeiter Tränen in den Augen. Auf der Besucherterrasse haben sie sich versammelt und seit Stunden gefeiert. Naja, gefeiert. Es war eine Mischung aus Beerdigung und Volksfest. Die meisten sehen einer ungewissen Zukunft entgegen. Die spanische Zentralregierung will den eskalierenden Konflikt mit den Separatisten in Katalonien beenden. Ministerpräsident Rajoy hat am Abend angekündigt, die gesamte Regionalregierung abzusetzen. Diese Maßnahme werde wohl heute mit der Veröffentlichung im Amtsblatt wirksam, teilte die Zentralregierung mit. Kurz vorher hatten die Abgeordneten des Regionalparlaments für die Gründung eines unabhängigen Kataloniens gestimmt. In Brasilien haben Waldbrände über 65.000 Hektar eines Naturschutzparks zerstört. Die Polizei glaubt an Brandstiftung. Das UNESCO-Weltnaturerbe brennt seit 2,5 Wochen. Der Parkdirektor verdächtigt benachbarte Landgutbesitzer, die Brände als Protest gegen die Erweiterung des Schutzgebietes gelegt haben sollen. Brasiliens Präsident Temer hatte den Naturpark auf die Fläche des Saarlands ausgedehnt. Die Stadt Duisburg startet an diesem Wochenende ein Pilotprojekt für einen alternativen Busverkehr. Kleinbusse ohne feste Fahrpläne und Haltestellen fahren durch die Stadt. Per App können Fahrgäste ihre Fahrtwünsche übermitteln. Das Projekt läuft 3 Jahre, die Busse fahren aber nur an den Wochenenden. In der Fußball-Bundesliga haben Mainz und Frankfurt am Abend 1:1 gespielt. Am Nachmittag sind dann alle NRW-Vereine im Einsatz, unter anderem mit dem Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln. Die Infos von Sascha Scheuer aus der Sportredaktion. 9 Tore in 2 Spielen. Innerhalb einer Woche wollen die Leverkusener gerne jetzt noch einen draufsetzen. Gegen den Tabellenletzten müsste das ja fast im Leerlauf klappen. Aber die Kölner haben mit dem Pokalsieg die absolute Endzeitstimmung verhindert und müssen jetzt vielleicht einfach nur die schwachen Minuten ausnutzen, die es in Leverkusen immer noch gibt. Gladbach sucht insgesamt weiter die Konstanz, diesmal auswärts in Hoffenheim. Schalke spielt gegen Wolfsburg, Hertha gegen den HSV und Dortmund in Hannover. Die 2 BVB-Jäger sehen sich dann im Topspiel schon wieder. Leipzig ist in München zu Gast und will Rache für das knappe Pokal aus. Und das waren die Nachrichten mit Daniel Dehling. Das Wetter. Trocken startet das Wochenende, aber bewölkt geht es durch den Samstag. Dazu später Höchstwerte zwischen 10 und 13 Grad. Am späteren Nachmittag breitet sich Regen aus, dazu wird es windiger. NRW Verkehr. Vorsicht A1 Münster-Osnabrück. Hier in beiden Richtungen zwischen Greven und dem Flughafen Münster-Osnabrück sind Fahrradfahrer auf der Fahrbahn unterwegs. Und die A1 Dortmund-Euskirchen ist zwischen Köln-Niel und Köln-Bocklemünd in beiden Fahrtrichtungen wegen Bauarbeiten im Kreuz Köln-Nord gesperrt. Und deshalb gibt es auch Einschränkungen auf der A57 im Kreuz Köln-Nord. Antenne Düsseldorf am Wochenende. So, wir haben uns gerade zusammen die Nachrichten angehört. Und was haben wir da gehört? Bewölkt, später Regen. Es wird höchste Zeit, dass wir uns Gedanken machen, wie wir sie da rausholen. Endlich Urlaub. Wir holen sie zurück in den Urlaub. Wie das geht, das hören Sie gleich bei mir. Regenschirm, dicker Pulli, Sturm. Können Sie dann erstmal aus Ihrem Wortschatz streichen. Jetzt Matt Simons im besten Mix mit Catch and Release. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende. Mein Name ist Dennis Greumann, hallo. There's a place I go to, when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. Ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. No one knows me. If I breathe real slow, let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying. Also clarifying, we end where we begin. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in, wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. Das Mädchen aus der Hauptstadt lässt mich nicht mehr richtig denken. Will mein Herz in ihren tiefblauen Swimmingpool versenken. All die Welt um sie herum lassen sie nicht richtig atmen. Hier stirbt man ordentlich, der Tod persönlich mit. Rasen. Ohne dich hätte ich diese Gegend nie gesehen. Lass uns abtauchen und untergehen. Wannsee, Wannsee, wann seh ich dich endlich wieder? Wannsee, Wannsee, ich komm zurück zu dir. Ich will nicht mehr in den Lärm, in die Hipsterviertel auf verdreckten Straßen. Fahr direkt von Tegel in die frische Luft, dein Duft hat dich verraten. Ohne dich wär's hier nur halb so schön. Lass uns abfeiern und tanzen gehen. Unter Palmen im weißen Sand kann uns da schon sehen, leicht sonnverbrannt. Hier bist du nicht glücklich, ich weiß, du träumst von einem anderen Ort. Sag doch einfach nur ja und ich schwöre dir, ich nehm dich mit. Wir zünden ihn an, so wunderschön. Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. Triste, graue Herbstwetter, was heute ansteht. Antenne Düsseldorf. Endlich Urlaub. Mit Altours. Lieber am Strand liegen oder leckeres Getränk in der Hand, in die Sonne schauen, den ganzen Tag am Hotelpool chillen. Kriegen wir alles hin, ab übermorgen gibt's mehrmals täglich Traumreisen zu gewinnen. Richtig tolle Orte sind dabei. Mallorca, Gran Canaria, Teneriffa, Portugal und noch vieles mehr. Jede Reise hat einen Wert von 2.000 Euro. Da kann man sich wirklich nett machen. Also, wie kommen Sie jetzt in Ihren Traumurlaub? Das geht ganz einfach. Sprechen Sie uns auf unseren Urlaubs-AB und verraten Sie uns, warum Sie endlich Urlaub brauchen. 01371 36 50 50. Für 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, mobil maximal 42 Cent. Ab übermorgen achten Sie dann auf Ihren Namen bei uns im Programm. Und jetzt beamen wir uns schon mal in die Sonne mit unserem Kollegen Timo Schnitzer, der auf Ibiza nicht nur Sonne, Strand und Meer gesehen hat, sondern auch einen Megastar. Bei Ibiza habe ich folgende Assoziationskette: Sonne, Meer und Kylie Minogue. Ja, ich war nur einmal vor 7 Jahren für ein Wochenende auf Ibiza, weil ich da eine Verabredung mit Kylie Minogue hatte. Klingt spektakulär, war es aber gar nicht. Die Disco-Göttin hatte mir auf Ibiza ihr Album Aphrodite vorgestellt. Mir und ein paar Dutzend anderen Journalisten. Warum Ibiza? Wegen der unglaublichen Energie auf der Insel, die eine Heimstatt der Dance-Music sei, meinte Kylie. We are in Ibiza, and it's one of the spiritual homes of dance. There's an incredible energy. In einem der sagenumwobenen Ibiza-Clubs gab es dann noch eine Party, bei der Kylie und ich uns dann aber irgendwie aus den Augen verloren haben. Aber was soll ich sagen, als ich in der Nacht ins Hotelzimmer kam, da lag auf meinem Bett eine persönliche Notiz von Kylie Minogue mit Lippenstift-Kussmund. Und ich bin mir fast ein bisschen ganz sicher, so einen persönlichen Gruß von Kylie, den hab nur ich erhalten und nicht die anderen Journalisten. Obwohl bei genauerem Hinsehen konnte man schon den Verdacht haben, dass es sich um eine Fotokopie handelt. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass Kylie Minogue immer noch gerne und wehmütig an unsere gemeinsame Partynacht auf Ibiza denkt. Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. Take a breath. Rest your head. Close your eyes. You are right. Just lay down. My side, do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. So much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. To the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. Cry the pain away. We can't find the need to stay. There's no more rabbits in my hat to make the guten Morgen, hier ist Dennis Greumann, 4.26 Uhr. Tell them the fairy tale gone bad. Jetzt habe ich für Sie im besten Mix Mark Forster, Kogong. Tell them the fairy tale gone bad. Antenne Düsseldorf. Dir geht's nicht gut, dir geht's dreiviertel gut. Fahr hin zum Reden, nur Mama und du. Du tanzt nicht zum Vergessen, und du tanzt grad zum Erinnern. Du willst kein Neubeginn, nur reinen Tisch. Brauchst viel mehr Zeit zum Wandern eigentlich. Und was du noch immer von ihr willst, denn zu Hause und 10 Kinder. Das alles sagte mir mein Herz, doch meistens hab ich's nicht gehört. Katy Perry Song. Kokong, Kokong, Telegramm nicht angekommen. Ich bin fucking Yoko Ono. Mein Herz ist Paul und John. Kokong, Kokong, Kokong, Kokong. Ich will nichts hören und hau mir auf die Brust wie King Kong. Alter Krach umsonst. Kokong, Kokong. Du hörst nicht zu, hörst keinem wirklich zu. Du brauchst deinen Frieden, scheiß auf Geld und Ruhe. Hau mal ab, Mann, was machst du? Ihr umarmt euch viel zu lang. Egal wo du bist, du bleibst für immer du. Egal wie alt, du bleibst für immer du. Komm lieber morgen alle besser, dass sie näher an dich ran. Das alles sagte mir mein Herz, doch meistens hab ich's nicht gehört. Kokong, Kokong, es will durch den Beton. Will immer ein Kopf im Loop wie ein alter Katy Perry Song. Kokong, Kokong, Telegramm nicht angekommen. Ich bin fucking Yoko Ono. Mein Herz ist Paul und John. Kokong, Kokong, Kokong, Kokong. Ich will nichts hören und hau mir auf die Brust wie King Kong. Alter Krach umsonst. Kokong, Kokong. Doch meine Welt so grell und bunt, sie drückt es weg, so scheint es stumm. Doch es hört nie auf und ich drehe es laut. Kokong, Kokong, es will durch den Beton, will immer ein Kopf im Loop wie ein alter Katy Perry Song. Ich bin fucking Yoko Ono. Mein Herz ist Paul und John. Kokong, Kokong, Kokong, Kokong. Ich will nichts hören und hau mir auf die Brust wie King Kong. Alter Krach umsonst. Kokong, Kokong. Jeder Schlag umsonst. Kokong, Kokong. Alter Krach umsonst. Kokong, Kokong. Es ist 4.30 Uhr, die Schlagzeilen mit Daniel Dehling. Guten Morgen. Der britische Billigflieger EasyJet wird Teile der insolventen Air Berlin übernehmen. 25 Flugzeuge wechseln für 40 Millionen Euro zu EasyJet, teilte die Airline in der Nacht mit. Mitarbeitern des Air Berlin Flugpersonals will EasyJet Arbeitsplätze anbieten. Spaniens Ministerpräsident Rajoy hat die katalanische Regionalregierung abgesetzt. Er kündigte für den 21. Dezember Neuwahlen an. Zuvor hatte die Regionalregierung die Unabhängigkeit von Spanien erklärt. In der Fußball-Bundesliga müssen heute alle NRW-Clubs ran. Leverkusen trifft auf Köln, Schalke auf Wolfsburg, Mönchengladbach spielt in Hoffenheim und Dortmund in Hannover. Am Abend hatten sich Mainz und Frankfurt 1:1 getrennt. Das Wetter. Bewölkt bleibt es in der Nacht zwischen 9 und 3 Grad, am Tag erst weiter trocken, am Nachmittag dann Regen, dazu 10 bis 13 Grad und der Wind wird stärker. NRW-Verkehr. Die A3 Oberhausen-Köln zwischen Duisburg-Wedau und dem Kreuz Breitscheid, hier gibt es Verkehrsbehinderungen durch eine Ölspur. Es ist nur eine Spur frei. Und die A1 Dortmund-Euskirchen ist zwischen Köln-Niel und Köln-Bocklemünd im Kreuz Köln-Nord gesperrt. Bis Montagmorgen. Deshalb gibt es auch Einschränkungen auf der A57 im Kreuz Köln-Nord. Break down the walls to connect, inspire, eh. Up in all your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and fumble and we about to riot. They woke up, the liars. Traumurlaub nach Gran Canaria. Lange Spaziergänge in den Dünen mit der ganzen Familie im Aquapark Spaß haben oder genießen Sie das Meer und den langen Sandstrand in Playa de Ingles. Wir buchen Sie raus aus dem Alltag und schicken Sie in die Sonne. Antenne Düsseldorf. Einfach auf den Urlaubs-AB sprechen. Warum sind Sie urlaubsreif? 01371 36 50 50 für 14 Zentiminuten aus dem deutschen Festnetz. Mobil maximal 42 Cent. Hören Sie ab Montag Ihre Stimme im Programm und melden sich rechtzeitig zurück, heißt es für Sie endlich Urlaub mit Altours. To be mine. to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine. Antenne Düsseldorf. Wochenende, 4.42 Uhr am Samstagmorgen. Hier ist Dennis Greumann. Antenne Düsseldorf. der Antonello ist nicht nur ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Im September war er mit seiner Harley und ein paar Kumpels auf Sizilien. Irgendwo da hat er eine Schweineherde auf der Straße getroffen. Die hat die Straße blockiert. Aber ist ja kein Problem, wenn man wie er eine Harley mit lautem Auspuff hat. Das Problem ist schnell gelöst. Oder halt auch nicht. Elvis ruft an. Hallo? Die Polizei hier. Schönen guten Tag. Den Herrn Shinto hätten wir gern gesprochen. Am Apparat. Ich rufe an wegen einer Fahrzeughalterermittlung. Was willst du denn? Geht da um ein Motorrad, eine schwarze Harley Davidson. Genau. Das sind Sie, der Halter. Ja, genau. Herr Shinto, es geht um einen Vorfall auf Sardinien im September. Waren Sie da mit dem Motorrad unterwegs? Ja, was ist passiert da? Nichts ist passiert. Warum? Ja, doch. Sie waren da mit einer Truppe unterwegs. Ja, genau. Waren fünf Motorräder, richtig. So. Ja. Und dann liefen da ja ein paar Schweine, landwirtschaftliche Schweine, auf der Straße rum. Ja, okay, alles klar. Also Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie da mit einer Gruppe von Motorradfahrern an diesen Schweinen, die da an der Straße gegrast haben, vorbeigeballert sind. Ja, genau. Diese Tiere aufgescheucht haben. Ja, auch, Und dass Sie dann im Speziellen aber nochmal mit Ihrer Harley Davidson zurückgefahren sind und diese Schweine mehr oder weniger über die Straße gejagt haben. Ja, also auf jeden Fall, das mache ich. Ist es jetzt so, der Zuchteber aus dieser Schweinerotte, der ist an dem Stress verendet. Okay. Der ist dann irgendwann umgekippt, für den war das zu viel. Wie Sie da mit der Harley hinter dem hergedübelt sind. Ach du lieber Gott. So. Oh, das tut mir leid. Das ist echt. Das echt ist jetzt, das waren Iberico-Schweine. Das ist natürlich auch ein teurer Spaß. Aus Spanien, ne? Aus Spanien. Die Iberico-Spanien-Spanien. Keine Ahnung, wo die herkommen. Also sowas. Also so eine teure Schweineart. Ja. Eine teure Schweineart. Ja, richtig. Ja. Was ist los bei Ihnen? Nee, was ist mit Ihnen los? Es gibt Augenzeugen dafür. Und wer war das? Haben Sie einen Namen dafür? Der Brinki, der hat Sie verpfiffen. Der Brinki, ne? Der Brink war. Da habe ich mir fast gedacht. Hör mal, die Polizei ist gleich da. Die nehmen dich fest. Wirst dann nie wieder einreisen können. Die beste Comedy. Der meiste Spaß. Elvis Eifel. Auch auf der Comedy Camp Tour 2017. Tickets und Termine auf unserer Homepage. antennedüsseldorf.de. Und ich habe was Neues für Sie. Nickelback sind zurück. After the Rain heißt die erste Single. Jetzt viel Spaß damit. Forgiveness. Everybody says Antenne Düsseldorf. Like me, but your problem is my problem. Don't you feel the ricochet? If we turn against each other, that's not a game we want to play. Who am I? Who are you? Who are we? All human beings. Who am I? Who are you? Who are we? What do you see? If you see my ID, ID, ID, more than the passport I'm unique. See my ID, ID, ID, you can be you. Let me see your ID, ID, ID. See it in your fingerprint, you're unique. See your ID, ID, ID. You can be you and I'll be me. I'm hoping you're open to understand me. You know I'm outspoken, no hidden plan B. It's not cool to know that your house could be your grave. Spread love amongst each other and we could watch our children play. Who am I? Who are you? Who are we? All human beings. Who am I? Who are you? Who are we? What do you see? If you see my ID, ID, ID, more than the passport I'm unique. See my ID, ID, ID, you can be you and I'll be me. Let me see your ID, ID, ID, see it in your fingerprint, you're unique. See your ID, ID, ID, you can be you and I'll be me. Than yourself and you full of love, that mean you know you full of wealth. Got to raise up your shoes, buckle your belt. When make us a den, you see me ID, then you know that we are one. And you see my ID, that's